Wir schweigen nicht. Wir schweigen nicht gegen die neuen und alten Nazis, wir schweigen nicht gegen Antisemiten. Was ist aus unseren Hoffnungen geworden? Wir berichten über das, was damals geschah. Aus Worten werden Taten. Das laute Schweigen. Es ist geschehen, folglich kann es wieder geschehen. Wiederholt sich die Geschichte? Wir schweigen nicht gegen Rassisten. Wir erinnern, um zu verändern. Um unsere Demokratie zu bewahren. Thank you. Ihr seid nicht schuldig für das, was damals geschehen ist. Aber ihr macht euch schuldig, wenn ihr nichts von dieser Geschichte wissen wollt. Wir erinnern, um zu verändern.